Der arme Fischer. In einem Hafen im sonnigen Süden lag ein alter Fischer in seinem kleinen hölzernen Boot und döste in der Sonne. Ein reicher Tourist sah ihn da liegen und stieß seine Ehefrau an. Diese drehte sich um und schaute auch hin. Sie sah das idyllische Bild mit dem blauen Himmel und den friedlichen weißen Wölkchen, dem glitzernden Meer und dem alten Fischer davor. Sie nickte ihrem Mann verträumt zu, aber der schüttelte energisch den Kopf und zog sie mit sich, als er näher heranging. Er stellte sich neben dem Fischerboot des Alten auf, sah hinaus aufs Meer und räusperte sich, um den Fischer auf sich aufmerksam zu machen. Der reagierte aber nicht, nur seine Frau stieß ihm in die Seite. Der Tourist ließ sich aber nicht von ihr beirren und hustete einmal laut. Da öffnete der Fischer langsam die Augen und sah ihn an. Der Tourist lächelte und nickte dem Fischer zu. Dieser nickte und lächelte auch, bevor er wieder die Augen schloss. Der Tourist ignorierte seine Frau, die an seinem Ärmel zupfte und dabei flüsterte: »Nun lass ihn doch!« Er beugte sich zum Fischer und sagte laut: »Sie werden doch heute sicherlich einen guten Fang machen, bei dem Wetterchen.« Aber da kam nur ein kurzes Kopfschütteln vom alten Fischer. Er öffnete nicht einmal die Augen. Mir wurde aber gesagt, dass das Wetter ausgezeichnet zum Fischen sei. Der Fischer nickte mit dem Kopf, aber öffnete seine Augen noch immer nicht. »Sie werden also nicht rausfahren und fischen?« Der Fischer schüttelte den Kopf und seine Augen blieben weiter geschlossen. Der Tourist sah seine Frau an und nickte wissend. Die verdrehte die Augen, schüttelte den Kopf und fragte dann den Fischer: »Fühlen Sie sich nicht wohl, Sie armer Mann?« Der Fischer lächelte und öffnete endlich seine Augen. Er sah die Frau des Touristen mitfühlend an und sagte: »Ich fühle mich hervorragend. Vielen Dank.« Nun stieß der Tourist seine Frau an und die fragte den Fischer verwundert: »Aber warum fahren Sie denn dann nicht zum Fischen, wenn das Wetter doch so gut ist?« Der Fischer sah sie immer noch lächelnd an und sagte: »Ich war heute Morgen schon draußen.« Des Touristen sagte: »Ach so«, und es klang, als sei sie erleichtert. Sie wollte ihren Mann schon zum Weitergehen bewegen, aber er wollte es genauer wissen. »War denn der Fang gut heute Morgen?« fragte er misstrauisch. Aus dem Lächeln des Fischers wurde ein breites Grinsen. »Der Fang war großartig. Es ist das Wetter. Aber das wissen Sie ja schon. Der Fang war jedenfalls so gut, dass ich nicht noch einmal rausfahren muss. Ich hatte 3 Hummer in den Reusen, 1 Dutzend Makrelen im Netz und einen Thunfisch am Haken.« Der Fischer lachte laut, stand auf und kletterte aus dem Boot. Er gab den beiden die Hand und lachte. »Ich habe sogar genug gefangen, dass ich für 2 Tage nicht zum Fischen gehen muss.« Der Tourist und seine Frau sahen sich verständnislos an. Dann sagte der Mann: »Geht mich ja nichts an, aber haben Sie nicht mal darüber nachgedacht, mehr zu fischen? Zeit genug scheinen Sie doch zu haben.« Der Fischer sah ihn interessiert an. »Warum sollte ich das tun?« wollte er wissen. »Überlegen Sie doch mal, wenn Sie heute nicht nur einmal, sondern 2 oder 3 Mal zum Fischen fahren würden, dann würden Sie doch auch 2 oder 3 Mal so viel verdienen.« Der Fischer nickte zustimmend. Der Tourist freute sich, dass der Fischer ihn zu verstehen schien. Er lächelte und sagte: »Und wenn Sie das nicht nur heute so machen, sondern immer, wenn das Wetter günstig ist, wie viel Sie da mehr verdienen würden?« Weil der Fischer nickte und ihn anlächelte, redete der reiche Tourist weiter: »Sie würden doch sicher genug verdienen, um sich in ein paar Monaten einen Motor für Ihr altes Boot kaufen zu können.« Der Fischer nickte wieder und so fuhr der Mann mit seinem Plan fort. Mit einem Motor können Sie doch sicher auch rausfahren, wenn das Wetter nicht ganz so günstig ist, oder? Wieder nickte der Fischer und lächelte. Der Mann redete nun lauter. Wenn Sie viel häufiger rausfahren können, dann verdienen Sie noch mehr und könnten sich nach ein oder zwei Jahren einen richtigen Kutter aus Stahl kaufen. Der Tourist strahlte den alten Fischer an, der weiterhin zurücklächelte. Der Tourist machte eine ausladende Bewegung mit seinen Armen und fragte, »Und wissen Sie, was Sie dann machen können?« Der alte Fischer schüttelte den Kopf. »Dann können Sie mit dem neuen Kutter jeden Tag auf das Meer rausfahren und fischen, egal wie das Wetter ist. Dann würden Sie so viel verdienen, dass Sie sich ein Kühlhaus leisten und dann noch mal zwei Jahre später einen zweiten Kutter kaufen könnten. Und dann den dritten schon nach einem Jahr. Die drei Kutter könnten so viel verdienen.« Der Tourist holte tief Luft, denn nun kam seine Idee erst so richtig ins Rollen. Seine Frau legte ihre Hand sanft auf seinen Arm, um ihn zu beruhigen, aber seine Stimme überschlug sich vor Begeisterung, als er fortfuhr. »In ein paar Jahren hätten sie eine ganze Flotte von Fischerbooten und noch eine Flotte von Lastern, die den Fang ohne Zwischenhändler direkt für sie an die Großmärkte liefert. Sie würden dann genug Geld verdienen, damit sie sich eine kleine Fischfabrik bauen könnten. Vielleicht mit einem eigenen kleinen Hafen für ihre Flotte. Dort könnten sie dann ein Fischrestaurant eröffnen.« »Und später vielleicht ein kleines Hotel. Sie könnten sich ein Flugzeug leisten.« Zum ersten Mal stockte dem reichen Touristen in seiner Rede die Sprache. Schweigend schüttelte er den Kopf und viel leiser als vorher sagte er, »Und dann könnten Sie...« Aber er stockte wieder und schüttelte noch einmal den Kopf, während er auf das glitzernde Meer schaute. Seine Schultern begannen unmerklich zu zittern. Und eine Träne lief ihm über das Gesicht. Der Fischer legte ihm seine Hand auf die Schulter und fragte dann leise, »Na, was kann ich dann?« Der Tourist schüttelte wieder nur den Kopf. Der Fischer nickte, klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter und fragte langgezogen, »Dann kann ich?« Der Tourist schluchzte los, »Dann könnten Sie hier in Ruhe sitzen und in der Sonne dösen.« Der Fischer drückte mit seiner Hand die Schulter des Touristen und sagte freundlich, »Eben, und genau das habe ich getan, bis Sie mit Ihrem Plan kamen. Wenn alle so denken würden wie Sie, dann wäre doch von all der Schönheit hier an der Küste und von den Fischen da draußen im Meer ganz schnell nichts mehr übrig. Wie die Bauern auf den Feldern müssen wir Fischer unsere Ernte wachsen lassen. Das erfordert Zeit. Zeit in der Sonne zu dösen und das wunderschöne Meer zu genießen.« Der Tourist nickte zustimmend, gab dem Fischer die Hand und sagte ihm leise, »Als ich gekommen bin, haben sie mir leid getan. Aber jetzt beneide ich sie.« Der Tourist drehte sich um und ging mit seiner Frau davon. Der Fischer hörte noch, wie sie sagte, »Du weißt doch, der Doktor hat gesagt, du sollst dich erholen und nicht an die Arbeit denken.« Dann setzte sich der Fischer zurück in sein Boot. Er schloss wieder die Augen, er fühlte die Sonne auf seinem Gesicht, roch das Meer, hörte die kleinen Wellen, die leise und regelmäßig an die Hafenmauer klatschten. Und er hörte die Möwen in der Ferne rufen, roch die Makrele, die seine Frau gerade für ihn in Olivenöl gebraten hatte. Dann kam auch schon ihr Ruf, dass das Essen fertig sei. Er stand auf, streckte sich, atmete noch einmal tief ein und fühlte sich wirklich sehr zufrieden. Dann ging er zu seiner Frau zum Essen.